نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. بارك الله فيكم. منذ أن تريد السفر عبر شبن دويتش جمع خضايتا إن شاء الله متأكليرون في الرياض الصالحين قابن أن بسهم في شبيتهم قاب والفيه هي تشنشن ديفكت قاب هاب Deshalb machen wir weiter, wie nicht alle. Und zwar, وعن أنس قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضوان الله عليه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو إنك لعلى خلق عظيم. فمن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أن أنس خدمه 10 سنوات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلومه ولم يعامله إلا معاملة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. وأنس كان عمره 10 سنين، فجاءت أمه به لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمه ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده، فبارك الله في ماله وولده حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين من بركة المال الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أما أولاده من صلبه فبلغوا 120 ولدا، كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطال عمره أنس وكان من أفضل الناس، فقال ما مس ديباجا ولا حريرا مثل يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يد النبي كانت لينة صلوات ربي وسلامه، وما شم طيبا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمه 10 سنين فلم يقل له أف قط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتضجر منه ولا يتضايق لصبره صلوات ربي وسلامه عليه. ولما يجتهد أنس في شيء فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه، مع أنه خادم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو، ما قال له لشيء لم يفعله لما لم تفعل كذا أو افعل كذا. ومن حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ما يرد الهدية، وكان من أكرم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أتاه الصعب بحمار وحشي فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا حرم، انتبه، قال إنا حرم، وقال كذلك صلوات ربي وسلامه عليه إنا لم نرده، لم نرده عفوا عليك. شوف إنا في هذا، هناك من يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا يقول هذا جمع، أو يقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وين هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أخذ صيغة الجمع، وهو الذي قال ما رددناه عليك إلا لكذا. ففي قولي إنا لا نصافح النساء فلا أعني ذلك أنه فقط هو، وإنما هو وغيره صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له إنا حرم. ومعلوم يا أخوة أن الذي يكون حرما فما يصيد، ما يصيد، ممنوع عليه الصيد. ومن أهل العلم من يقول لا يأكل كذلك صيدا، لا يأكل كذلك من الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الذي صاده أبو قتادة، ولكن أبو قتادة ما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك إذا كان الصيد من أجل المحرم ما يجوز، أو هو يصيد لا. فلذلك بارك الله فيكم، إن صاد لأجل المحرم فحرام، وإن صاده لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله لأنه كان حرما، ولأنه رأى في وجه الصعب شيئا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. دي نيكست überliefern. Nächste Überlieferung, Barakallahu Fikum, ist in diesem Kapitel, was wir behandeln, und zwar, das geht hier in diesem Kapitel um das gute Benehmen. Das gute Benehmen oder die schöne Wesensacht. Die schöne, gute Wesensacht. Und wir sind, Barakallahu fikum, Barakallahu khairan, in Kapitel 73 von Riyadu al-Salih. Und zwar das erste und zweite haben wir schon genommen. Heute war an Anas, überliefert von Anas radhiyallahu alayhi, der berichtete: Niemals habe ich leichten oder schweren Seidenstoff berührt, der weicher war als die Handfläche des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Noch habe ich jemals einen angenehmeren Wohlgeruch wahrgenommen als der Körpergeruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich diente dem Propheten 10 Jahre lang, doch sagte er niemals zu mir ein Wort des Missbehagens, noch wegen etwas, was ich getan hatte. Warum hast du das getan? Oder wegen etwas, was ich zu tun unterlassen hatte. Du hättest das und das tun sollen. As-Sa'b ibn Jathama, auch überliefert. Ich schenkte Allahs Gesandten, salatu Rabbi wa salamu alayhi, einen Wildesel. Doch dieser gab ihn mir zurück. Als er den Ausdruck der Enttäuschung über die Ablehnung des Geschenkes in meinem Gesicht sah, sagt er, wir haben ihn dir nur zurückgegeben, weil wir uns im Zustand der Hurum ist, der Pilgerweih, Ihram, befinden. Das auch bei Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht hier um Wesensart, gute Wesensart. Und hier, da haben wir erstmal erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du bist von edler Wesensart oder von edlem Benehmen und von edlem Charakter. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Hier geht es darum, dass dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch Anas so behandelt hat. Anas so behandelt hat. So gut und so mit Charakter behandelt hat, was Anas hier berichtet. Das Hadith von Anas, barakallahu fikum, das hat eine Geschichte erstmal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam in Medina an. Und Anas, seine Mutter, kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagte, Anas war 10 Jahre alt. Und dann kam seine Mutter und sie hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dieser Junge kann dir dienen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das angenommen. Und Anas diente dem Propheten 10 Jahre lang. Jetzt Anas überliefert, was er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat. Und er sagte, seine Hände waren, subhanallah, weicher als Seide. Überleg dir, wie Seide weich ist. Die Hände vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das wird von einer Seite, könnte man das so verstehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn immer langsam genommen hat. Der hat ihn nicht sehr stark genommen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Kraft hat, 80 Mann. Oder das bedeutet auch hier, dass er so weich mit ihm umgegangen war. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Sein Geruch war am angenehmsten. Das heißt, Anas hat gesagt, ich habe niemals etwas gerochen, wie der Geruch vom Körper des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und diese beiden Themen beweisen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich gepflegt hat und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, barakallahu fikum, natürlich auch mit den Gefährten weich war, dass er sallallahu alaihi wa sallam, die wollten immer bei ihm sein. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. 10 Jahre lang hat er mir niemals sozusagen getadelt. Oder hat er mir nicht gesagt, für etwas, was ich getan habe, warum hast du das getan? Oder für etwas, was ich tun sollte eigentlich und nicht getan habe, warum hast du das nicht so getan? Was bedeutet das? Dass er war, salawatu rabbi wa salamu alayhi weich, angenehm, er war, salawatu rabbi wa salamu, wenn jemand auch Fehler macht, dann war er geduldig. Auch mit Anas war es so. Und deshalb haben die Leute ihn geliebt. Und haben die Leute ihn gemocht. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Aber von der anderen Seite, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in der Religion keine Komplimente gemacht. Und dafür kommt barakallahu fikum Hadith As-Sa'ab. As-Sa'ab. Ibn جثامة والله عليه الصعب حد البروفيت صلى الله عليه وسلم ولد ايزل الشيك البروفيت hat das nicht angenommen. Esel von Häusern, was die Leute zum Beispiel bei sich in den Häusern haben, ist verboten. Wildesel ist uns erlaubt. As-Sa'b hat ihm das geschenkt. Und der Prophet sallam hat immer Geschenke normalerweise von seinen Gefährten angenommen. Aber hier hat der Prophet sallam abgelehnt. Natürlich, As-Sa'b, als der Prophet sallam ablehnte, man sah an seinem Gesicht, dass er traurig war, enttäuscht war. Der Prophet sallam hat das gemerkt sofort. Er sagte ihm: Wir haben dir das zurückgegeben, weil wir Hurum sind. Hurum, das bedeutet Ihram-Zustand. Was bedeutet Ihram-Zustand? Hurum oder Ihram-Zustand, Barakallahu fikum, das ist, wenn du eine Pilgerreise machst oder wenn du Umrah, wenn du Mekka besuchst. Und Ihram-Zustand, das bedeutet, normalerweise gibt es erlaubte Handlungen. Also viele Sachen sind erlaubt. In Hurum-Zustand, diese erlaubte Handlungen sind nicht mehr erlaubt. Nicht mehr erlaubt. Zum Beispiel, du kannst im normalen Fall Parfüm nehmen. Parfüm nehmen. In Ihram-Zustand? Nein, du darfst nicht. Du kannst im normalen Zustand auf Jagd gehen. In Ihram-Zustand? Nein. Du kannst in Normalzustand die Haare kürzen, rasieren. Ihram-Zustand? Nein. Und so weiter. Ihram-Zustand tritt man ein, wenn man die Absicht hat, Umrah oder Hajj zu machen und dass man an bestimmte Grenzübergänge, die um Mekka verteilt sind, erreicht. As-Sa'b hat dem Propheten sallam ein Wildesel geschenkt, der Prophet hat das nicht angenommen. Der hat ihm gesagt, weil wir Hurum sind. Und aus diesem Grund haben die Gelehrten etwas, barakallahu fikum, natürlich ein Urteil in der Religion abgeleitet. Du darfst sowieso in Ihram-Zustand nicht auf Jagd. Aber Qatada, Abu Qatada, Allah alayhi, der hat dem Propheten sallam etwas gegeben, was er gejagt hat. Der Prophet sallam hat davon gegessen und er war in Ihram-Zustand. Und jetzt As-Sa'b, der Prophet hat das nicht angenommen. Manche Gelehrten sagen, es gibt hier Aufhebung des Urteils. Andere Gelehrten sagen, nein, das geht darum. Wenn jemand für dich extra, du bist in Ihram, und jemand jagt etwas für dich extra, dann verboten. Du darfst nicht. Aber wenn das nicht für dich extra ist, zum Beispiel man hat das gejagt außerhalb von Haram und da schenkt man dir, dann ist es erlaubt. Und so hat man gesagt, ja, As-Sa'b hat das direkt für den Propheten sallam gejagt. Und der Prophet war in Ihram-Zustand. Er hat ihm gesagt, nein. Aber bei Qatad, das war was anderes. Abu Qatada, das war was anderes. Der hat das gejagt, nicht extra für den Propheten, und er hat ihm etwas von diesem Fleisch gegeben, der Prophet sallam hat das abgenommen. Aber das geht jetzt nicht darum, in der ersten Stelle, natürlich, ich denke, nicht in der ersten Stelle um dieses Thema, sondern das geht um diese Barakallahu fikum Wesensart. Als der Prophet sallam gemerkt hat, dass sein Gefährter traurig war, er hat ihm sofort erklärt, was los ist. Nicht, dass er mit dieser Trauer, barakallahu fikum, lachen, nach Hause zurückgeht. Wir haben leider zwei Hadithe nur heute schaffen können, weil wir hier defekten Beamer gehabt haben. Aber Alhamdulillah, jetzt haben wir eine Lösung getroffen. Sonst hätten wir noch 2 Jahre gewartet. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Na. Ja. Was heißt die Badge? Das ist ein Stoff. Man sagt, das ist ein dicke Seide. Und diese Art von Dibaj, das ist bekannt in Syrien. Es gab so gebietmäßige Stoffe, die bekannt waren. Und ein Dibaj ist bekannt für Syrien. Es gab zum Beispiel in anderen Gebieten, da gibt es was anderes. Aber ein Dibaj ist normalerweise dicke Seide. Wallah, Allah. Gibt es Unterschiede zwischen den beiden, zwischen Dibaj und Harir für ja. Männer? Ja, beide sind verboten eigentlich. Aber Dibaj ist meistens aus Seide. Aber das kann auch aus anderen, sage ich jetzt, Stoffen gemacht werden. Aber normalerweise das ist so. خير إن شاء الله. نعم. Kann man aus dem zweiten Hadith ableiten, dass Ihram-Zustand allgemein Geschenke? Nein. Das geht nur um Jagd. Okay. Es geht nicht um andere Themen. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا مجد الله سبحانه وتعالى فيكم ينفهم ايش اني من Wir müssen jetzt beten. Subhanak Allah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Die Brüder und Schwestern am Internet, ihr könnt eure Fragen an die Admin schicken. Ich komme nachher bin ich da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Subhanak Allah, bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.